الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Meine lieben Brüder und Schwestern, dieser Vortrag ist ein Versuch, die Lehren, die Praktiken und den Schirk der Tariqa al-Naqshbandi im Licht des Koran und des Sunna zu untersuchen und offen zu legen. Und damit unsere Pflicht des Gebietes, des Guten und des Verbietens, des Üblen zu erfüllen. Über die Jahre hinweg, meine Brüder und Schwestern, sind in der muslimischen Welt viele abgeehrte Bewegungen entstanden, die dazu entschlossen sind, die Lehre des Islam zu zerstören und die Muslime irre zu leiten. Eine der gefährlichsten heutigen Bewegungen ist die Gruppe, die als die Naqshbandi Tariqat bekannt ist. Wie die meisten abgeirrten Gruppen, meine Brüder und Schwestern, behaupten sie, dass die Massen der Muslime unwissend sind und darum eines Scheichs bedürfen, der das geheime Wissen über das Verborgene besitzen soll. Sie behaupten auch, dass alle religiösen Texte eine offensichtliche Äußerung Bedeutung haben, die den Menschen bekannt ist, und eine verborgene Bedeutung, die nur dem Scheich bekannt ist. Und dass die Massen unfähig sind, sich selbst an Allah subhanahu wa ta'ala zu wenden, der sie Allah subhanahu wa ta'ala nahe bringt, wenn ihnen unbestrittener und bedingungsloser Gehorsam gegeben wird. Die größte Gefahr dieser Gruppe liegt in der Tatsache, dass sie, während sie den Mantel des Islam tragen, danach streben, ihn von innen heraus zu zerstören, in einem vergeblichen Versuch, das Licht des Islam auszulöschen und die Muslime von der Wirklichkeit der Religion abzulenken. Meine lieben Brüder und Schwestern, die schwere Bedrohung durch diese Gruppe erkennend, haben wir die Aufgabe übernommen, die Lügen dieser Gruppe offen zu legen und dabei nur den Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala zu suchen. Wir wollen hoffen, dass die Unsinnigkeiten, die Lügen und die äußerst abirrende Wesen dieser Gruppe jeden deutlich offengelegt werden, die in der Umklammerung geraten sind, und als eine zeitliche Warnung für jene, die beabsichtigen, sich ihnen anzuschließen. Die einfache Methode, die hier angewandt wird, um die abgeirrten Glaubensrichtungen offen zu legen, ist zu zitieren, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt und was sein wahrhaftiger Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in den echten Ahadith sagte, und dem dann den Glauben oder die Stellung dieser Gruppen gegenüber zu stellen, die ihre eigenen Veröffentlichungen entnommen sind. Dieser Vortrag ist auf gar keinen Fall eine vollständige Darstellung der Gesamtheit der abgeirrten Glaubensrichtungen und Lehren dieser Gruppe, sondern lediglich eine Zusammenstellung einiger Punkte, um das Ausmaß ihrer Abirrung und ihres Schirks darzustellen. Der erste Punkt, meine lieben Brüder und Schwestern, in dem wir den islamischen Glauben mit der Naqshbandi vergleichen wollen, ist: der islamische Glaube besagt, Allah subhanahu wa ta'ala ist die einzige Wahrheit. Allah subhanahu wa ta'ala ist die einzige Wahrheit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, dies, weil Allah die Wahrheit ist und weil er die Toten wieder lebendig macht und weil er zu allem die Macht hat. Da sagt Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Buch, in Surat al-Hajj, Vers 6. Der Glaube der Naqshbandi gegenüber der islamischen Glaube besagt, Aba Yazid al-Bastani ist die Wahrheit. Aba Yazid al-Bastani ist die Wahrheit. Auf der Seite 15 des Buches Der Weg der Naqshbandi steht: wer auch immer diesen Vers rezitiert, sei es auch nur einmal, wird einen hohen Rang und einen großartigen Stellung erreichen. Er wird das bekommen, was die Propheten und Heiligen nicht erreichen konnten, und auf der Stufe von Aba Yazid al-Bastani ankommen, dem Imam des Befehls, so nennen sie ihn, dem Imam des Befehls. Er sagte, ich bin die Wahrheit, dieser al-Bastani sagte, ich bin die Wahrheit al-Haq. Die Aussage, ich bin die Wahrheit, meine lieben Brüder und Schwestern, ist ein deutliches Beweis für Schirk in den Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, denn al-Haq Denn das Wort Al-Haq ist die bestimmte Form, die eine der Eigenschaften, die einzig Allah subhanahu wa ta'ala gebühren und von keinen geschaffenen Wesen oder Dinge geteilt wird, außer mit der Vorsilbe Abd. Wenn natürlich Abd al-Haq, dann ist es was anderes. Aber er kann nicht sagen, ich bin die Wahrheit al-Haq, dann ist das ein Shirk wa al-Iyadu billah. Der zweite Punkt in diesem Vergleich ist, der islamische Glaube sagt, niemand teilt mit Allah subhanahu wa ta'ala den Befehl. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, sein Befehl, wenn er etwas will, ist dazu nur zu sagen sei, und so ist es. Das steht in Surat Yasin, Vers 82. An anderer Stelle im Koran al-Karim sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Kahf, Vers 26, Allah sagt, sag, Allah weiß am besten, wie lange sie verweilen. Sein ist das Verborgene der Himmel und der Erde. Wie vorzüglich ist er als Allsehender und wie vorzüglich ist er als Allhörender. Sie haben außer ihm keinen Schutzherrn und er beteiligt an seiner Urteilsgewalt niemanden. Niemanden. In der Glaube der Naqshbandi, sie glauben, der Scheich teilt den Befehl mit Allah subhanahu wa ta'ala. Auf der Seite 33 des Buches Ozean der Barmherzigkeit Teil 1 steht, die Macht des Wali ist so, dass er nur Kun, nämlich das Wort sei, sagen muss, damit es ist. Er braucht nur zu sagen, sei, dann ist es schon. Das ist wiederum ein Beispiel des Schirks. Und zwar in der Herrschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Denn die islamische Grundlage, meine Brüder und Schwestern, so wie wir sie gelernt haben aus dem Kitab und Sunnah, der Herrschaft Allah subhanahu wa ta'ala besagt, dass kein geschaffenes Wesen Anteil hat an den unbegrenzten Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala hat. Und jeder Versuch der Schöpfung göttliche Eigenschaften zu geben, wird als Schirk betrachtet, das Gegenteil des Tauhid. Meine lieben Brüder und Schwestern, ein weiterer Punkt im Vergleich ist, der islamische Glaube sagt, niemand kann den Rang der Propheten oder ihre Gefährten erreichen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in seinem Hadith, in seiner Aussage, berichtet von Al-Bukhari, die besten Menschen sind jene, die in meiner Generation leben, dann jene, die ihnen folgen und dann jene, die ihnen folgen. Der Glaube der Naqshbandi besagt, bestimmte Menschen können einen Rang erreichen, höher als der der Propheten und ihrer Gefährten. Propheten und ihre Gefährten, also alle Propheten und Gefährten, wohlgemerkt. Auf der Seite 1 des Buches, der Weg der Naqshbandi steht. Unser Herr, der Scheich, sagt, dass ein Mensch, der es schafft, in unserer Zeit nach diesen Grundlagen zu handeln, wird erreichen, was frühere Generationen nicht erreichten. Derjenige, der eine erhabene Stufe und einen großartigen Rang erreicht, erreicht einen Rang, den zu erreichen selbst die Propheten und die Gefährten unfähig waren. Unfähig waren. Auf der Seite 4 des Buches, der Weg der Naqshbandi steht, besonders jene, die an der Sunna des Propheten festhalten, werden bestimmte Situationen erreichen, die den früheren Menschen nicht offen standen. Nicht einmal den Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, nicht einmal die Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sind dazu in der Lage, aber sie sind dazu in der Lage, meinen An-Naqshbandi. Die abgeirrten Behauptung des Erreichen des Rangs, meine lieben Brüder und Schwestern, den die Propheten nicht erreichen konnten, ist eine große Täuschung der Naqshbandiya. Wie jeder Muslim nur mit dem Grundwissen des Islam bestätigen wird. Bezüglich der Gefährten radiallahu anhum sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem von Anas ibn Malik berichteten Hadith, und jetzt passt auf, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, und das trifft heute zu. Nach mir, es gibt Leute nach dem Propheten, nach mir werdet ihr andere sehen, werdet ihr andere Menschen sehen, denen Vorrang vor euch gegeben wird, ungerechterweise, wie sie hier behaupten, diese abgeirrte Gruppen. Nach mir werdet ihr andere sehen, denen Vorrang vor euch gegeben wird. Darum seid geduldig, bis ihr mich trifft. Berichtet von Al-Bukhari. Der nächste Punkt, meine lieben Brüder und Schwestern, ist, der islamische Glaube sagt, Allah subhanahu wa ta'ala ist über den Himmel. So sagt es, so sagt uns Al-Quran al-Karim und die Ahadithen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. In Surat al-Mulk, Vers 16, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, glaubt ihr in Sicherheit davor zu sein, dass wer im Himmel ist, die Erde mit euch versinken lässt? Und in einem langen Hadith, in Sahih Muslim, wird von Muawiyah ibn Hakam al-Sulami, radiyallahu anhu wa ardah, berichtet, dass er sagte, ich hatte eine Dienerin, die pflegte meine Schafe an der Gegend des Berges Uhud. Uhud, nahe eines Platzes, der Al-Jawariyah genannt wird, zu hüten. Eines Tages kam ich, um sie zu sehen, und stellte nur fest, dass ein Wolf mit einem Schaf ihrer Herde ausgerückt war. Da ich wie der Rest von Adams Nachkommen, das bedeutet, wie, da ich wie der Rest der Menschen bin, einen Hang zu bedauerlichen Handlungen habe, gab ich ihr einen schrecklichen Ohrfeige. Als ich mit der Geschichte zu Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam ging, hielt er die Sache, die ich getan habe, für ernst für mich. Ich sagte, o Gesandter Allahs sallallahu alaihi wasallam, könnte ich sie nicht freilassen? Er antwortete, bring sie zu mir. Bring sie zu mir. So brachte ich sie. Er sallallahu alaihi wasallam fragte sie, wo ist Allah? Wo ist Allah? Bemerkenswerterweise, meine Brüder und Schwestern, der Prophet fragt nicht, glaubst du an Allah, sondern er fragt, wo ist Allah? Und sie antwortete, über den Himmel. Dann fragte er, nämlich der Prophet, nämlich die Bedienstete, wer bin ich? Und sie antwortete, du bist Allahs Gesandter. So sagte er, nämlich der Prophet sallallahu alaihi wasallam, lass sie frei, denn wahrlich, sie ist eine wahre Gläubige. Berichtet von Muslim. Der Glaube der Naqshbandiya besagt, Allah ist überall. Auf der Seite des Buches Haqiqat al-Haqqani steht, Allah der Allmächtige ist überall, doch besonders in Baytullah, in Baytullah, wie er Subhan selbst das Haus Allah genannt hat. Damit es das Haus des Herrn genannt wird, muss der Herr des Hauses darin sein. Das Konzept, dass Allah subhanahu wa ta'ala überall ist, ist nicht islamisch, wie der genannte Koran-Vers und das Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam bestätigen. Wäre Allah subhanahu wa ta'ala tatsächlich überall, gäbe es keine Notwendigkeit für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam in der Nacht von Al-Mi'raj durch die sieben Himmel aufzusteigen, um in die Gegenwart Allah subhanahu wa ta'ala zu erscheinen. Er wäre in der direkten Gegenwart Allah subhanahu wa ta'ala in seinem eigenen Haus gewesen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala im Moschee ist, dann braucht der Prophet nicht hochzusteigen. Meine lieben Brüder und Schwestern, ein weiterer Punkt im Vergleich ist, der islamische Glaube besagt, niemand besitzt Wissen über den jüngsten Tag außer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Luqman, gewiss Allah alleine besitzt das Wissen über die Stunde. Surat Luqman, Vers 34, gewiss Allah alleine besitzt das Wissen über die Stunde. Und gemäß des bekannten Hadiths, in dem Jibril alaihi salam in der Gestalt eines Mannes kam und den Propheten sallallahu alaihi wasallam über Islam, Iman und Ihsan fragte, fragte er den Propheten, dann berichte mir über die Stunde. Jibril fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann berichte mir über die Stunde. Er, nämlich der Prophet sallallahu alaihi wasallam, antwortete, darüber weiß der Gefragte nicht mehr als der Fragende. Berichtet von Muslim. Der Glaube der Naqshbandiya besagt, der Scheich hat Wissen über den jüngsten Tag. Der Scheich hat Wissen über den jüngsten Tag. Und jetzt hört gut zu, meine lieben Brüder und Schwestern. Am Beginn des Seite 19 des Buches Ozeane der Barmherzigkeit, Teil 1. Am Beginn der Seite 19 des Buches Ozeane der Barmherzigkeit, Teil 1 steht, dieses Zeichen wurde uns als Hinweis dafür gegeben, dass das Kommen des jüngsten Tages fast gekommen ist. fast gekommen ist. Wir werden dieses gewaltige Ereignis innerhalb von 2 Jahren bezeugen, sagen sie in ihrem Buch. Meine Brüder und Schwestern, das genannte Buch Ozeane der Barmherzigkeit wurde 1987 veröffentlicht. Doch der jüngste Tag ist immer noch nicht bezeugt worden. Wie könnte dies auch sein, meine Brüder und Schwestern, wenn Allah subhanahu wa ta'ala im Koran Karim sagt, sag über das Verborgene weiß nicht Bescheid, wer in den Himmel und auf der Erde ist, außer Allah, Ein weiterer Punkt im Vergleich, meine Brüder und Schwestern, der islamische Glaube besagt, kein Vermittler zwischen Allah subhanahu wa ta'ala und den Menschen. In Surat al-Baqarah, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, in Surat al-Baqarah, Vers 186, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Baqarah, und wenn dich meine Diener nach mir fragen, so bin ich nahe, ich erhöre den Ruf des Bittenden, wenn er mich anruft. Meine lieben Brüder und Schwestern, der Glaube der Naqshbandi sagt, der Scheich ist Vermittler zwischen Allah und den Menschen. Auf der Seite 23 des Buches Haqiqat al-Haqqani steht, hätte es nicht Maulana Scheich Nazim zwischen uns und den Sayyidina Mahdi gegeben oder zwischen uns und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder zwischen uns und Allah wäre niemand in der Lage, göttliches Wissen zu erreichen. Dies ist der Grund dafür, dass Maulana Sheikh Nazim der Vermittler zwischen uns und diesen Situationen ist. Ja, welchen gewaltigen Kufr gibt es noch, wal'iyadu billah, in diesem Zusammenhang? Ein weiterer Punkt, meine Brüder und Schwestern, der islamische Glaube sagt, kein Sprecher zwischen Allah subhanahu wa ta'ala und den Menschen am Tag des Gerichts. Addi ibn Hatim radiyallahu anhu berichtete, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt niemanden unter euch. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, es gibt niemanden unter euch, mit dem sein Herr nicht mit Sicherheit ohne einen Sprecher zwischen sich und seinem Herrn sprechen wird. Ich wiederhole es noch einmal. Der Hadith sagt, es gibt niemanden unter euch, mit dem sein Herr nicht mit Sicherheit ohne einen Sprecher zwischen sich und seinem Herrn sprechen wird. Es gibt keinen Vermittler. Mit anderen Worten, es wird kein Übersetzer geben. Allah subhanahu wa ta'ala wird mit jedem allein sprechen. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith von Sunan ibn Majah überliefert. Die Naqshbandis behaupten, der Glaube der Naqshbandi behauptet, der Scheich wird am Tag des Gerichts ein Sprecher zwischen den Menschen und Allah sein. Auf der Seite 11 des Buches Haqiqat al-Haqqani steht, wenn ein Mensch von Maulana Bayat nimmt, so wird der Maulana bei ihm sein. Wenn Allah diesen Menschen fragt, wird der Maulana alle Fragen beantworten statt ihm. Nächster Punkt, meine Brüder und Schwestern, der islamische Glaube sagt, Allah subhanahu wa ta'ala ist verantwortlich für die Schöpfung. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Hud. Vers 12. Und Allah ist Sachwalter über alles. Und in Surat As-Sajda sagt Allah subhanahu wa ta'ala, er regelt die Angelegenheiten vom Himmel bis zur Erde. Wer regelt die Angelegenheiten, meine Brüder und Schwestern? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagt das wo? In Quran Karim, Surat Sajda, Surat 32, Vers 5. Der Glaube der Naqshbandi sagt, der Scheich ist verantwortlich für die Schöpfung. Auf der Seite 15 des Buches Haqiqat al-Haqqani steht, Jede Sache, die du siehst, ist unter geistiger Kontrolle des Sultan al-Awliya. Er ist derjenige, der für die gesamte Menschheit in diesem Universum verantwortlich ist. Er ist auch verantwortlich für die gesamte Welt der Dschinn und der Engel. Wer ist dafür verantwortlich? Maulana Sheikh Sultan. Wieder, meine Brüder und Schwestern, ist dies ein Glaube des Schirk in der Herrschaft Allah subhanahu wa ta'ala, wie bereits erklärt. Ein weiterer Punkt des Vergleiches ist, der islamische Glaube besagt, niemand kann eine üble Situation ändern, außer Allah subhanahu wa ta'ala. In Surah Al-An'am sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn Allah dir Unheil widerfahren lässt, so kann es keiner hinwegnehmen außer ihm. Ja, gewiss, das ist Gewissheit. Keiner außer ihm. Keiner kann das wegnehmen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Der Glaube der Naqshbandi sagt aber was anderes. Der sagt, der Scheich kann eine üble Situation ändern. Auf der Seite 26 des Buches Haqiqat al-Haqqani steht, im zweiten Absatz, kommt eine üble Situation zu einem seiner Murid, so hat der Scheich die Macht, dies zu ändern. Ein weiterer Punkt, meine Brüder und Schwestern, der islamische Glaube sagt, der Todesengel wird die Seele des Sterbenden nehmen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat As-Sajda, Vers 11, sag, abberufen wird euch der Engel des Todes, der mit euch betraut ist. Hierauf werdet ihr zu eurem Herrn zurückgebracht. Unmissverständlich wird hier klar und deutlich gemacht, dass der Engel die Seelen aus dem Körper holen wird. Der Glaube der Naqshbandi besagt, der Scheich wird die Seele des Sterbenden nehmen. Auf der Seite 35 des Buches Haqiqat al-Haqqani steht unter der Überschrift keine Befragung im Grab. Keine Befragung im Grab. Was denjenigen betrifft, der als ein Murid mit Maulana Sheikh Nazim verbunden ist, mit dem wird der Todesengel Uzrael nichts zu tun haben. Die Seele dieses Murid wird zu seinem Todeszeitpunkt von Maulana Sheikh Nazim genommen. Er wird auf den Murid schauen und sofort wird die Seele dieses Murid diesen Körper verlassen. Es gibt weder für den Todesengel noch für die Engel des Grabes etwas mit dem Murid von Sheikh Nazim zu tun. Mashallah. Mashallah. Luxus. Meine lieben Brüder und Schwestern, ein weiterer Punkt ist, der islamische Glaube besagt, es gibt kein verborgenes Wissen im Islam. Es gibt kein verborgenes Wissen im Islam. Alles ist im Koran und der Sunna vorhanden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte es unmissverständlich. Er sagte in einem echten Hadith, ich habe nichts ausgelassen. Entweder der Prophet lügt, wal'iyadu billah, das wird nie zutreffen, oder sie lügen. Eins von den beiden. Hören wir, was der Prophet sagt, alaihi salatu wasalam. Er sagt, ich habe nichts ausgelassen, was Allah subhanahu wa ta'ala euch angeordnet hat. Es sei denn, ich habe euch dies auferlegt. Noch etwas, das Allah subhanahu wa ta'ala euch verboten hat, es sei denn, ich habe es euch verboten. Nichts hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgelassen. Alles, was Allah subhanahu wa ta'ala angeordnet hat, hat der Prophet angeordnet. Alles, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, hat der Prophet auch verboten. Der Glaube der Naqshbandi sagt was anderes. Der Scheich hat verborgenes Wissen. Er weiß mehr. Trotz dieses deutlichen Hadiths, meine Brüder und Schwestern, behaupten die abgeirrten Naqshbandi, dass es geheimes Wissen beim Scheich gibt. So zum Beispiel auf der Seite 60 bis 61 des Buches Haqiqat al-Haqqani wird besagt, beträchtliche Menge verborgenen Wissens sind so dem Murid durch seinen Maulana Sheikh Nazim mitgeteilt worden. Die Fragen durch dieses Murids bezüglich des täglichen Lebens oder Fragen über die Religion oder auch zu vielen anderen Themen sind durch Maulana Sheikh Nazim beantwortet worden. Wenn einem Murid diese Art der Vermittlung gewährt worden ist, braucht er nicht länger von Büchern Gebrauch zu machen. Er braucht nicht mehr zu lesen, er hat schon alles von Maulana Sheikh. Braucht er nicht länger von Büchern Gebrauch zu machen, um sein Wissen zu erweitern. Ein weiterer Punkt in diesem Vergleich ist der Glaube der Naqshbandi. Der Glaube der Naqshbandi sagt, der Scheich kann gleichzeitig an jedem Ort sein. Der Scheich kann gleichzeitig an jedem Ort sein. Auf der Seite 33 des Buches Haqiqat al-Haqqani steht, Maulana Sheikh Nazim kann auch in seiner Gestalt und seinem Körper an verschiedenen Orten gleichzeitig sein. Auf der Seite 65 des gleichen Buches steht, Manchmal sind Murid in andere Ländern und Orten transportiert worden. Zum Beispiel können sie in einem Moment nach London transportiert worden sein. Von manchen weiß man, dass sie innerhalb von Momenten Mekka, Medina, London und Bagdad durch die Macht und die Gnade des Sheikhs Nazim besucht haben. Ja, da hält keiner mehr mit Maulana Sheikh. Meine lieben Brüder und Schwestern, die islamische Stellung zu dieser Stellung der Naqshbandi. In einem Hadith sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es gibt drei Arten von Djinn. Eine Art fliegt durch die Luft. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, und manche Männer von den Menschen pflegen Zuflucht zu nehmen bei eigenen Männern von den Djinn, doch mehrten sie so bei ihnen die Drangsal. Meine lieben Brüder und Schwestern, ebenfalls ein Punkt in diesem Vergleich ist der Glaube der Naqshbandi, der Sheikh hat zwei Gesichter. Der Sheikh hat nun ein Gesicht zu seinen Geschöpfen und ein Gesicht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Darum ist er jederzeit bei Allah. Der Sheikh ist jederzeit bei Allah. So sagen sie in ihren Büchern. Die islamische Stellung zu diesem Glauben der Naqshbandi, meine Brüder und Schwestern. Die islamische Stellung zu diesem Punkt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, richtig wie durch den Gefährten Abu Huraira radiallahu anhu berichtet worden, der Schlimmste unter den Menschen ist derjenige mit zwei Gesichtern, Sahih Muslim. Und der Gefährte Ammar radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der in dieser Welt zwei Gesichter hat, wird am Tag der Auferstehung zwei Zungen haben, berichtet von Abi Dawud. Meine lieben Brüder und Schwestern, liest man die verschiedenen zahlreichen Texte der Naqshbandi Tariqa, so wird man immer wieder auf die größten Arten des Schirks treffen. So gibt es auch einen Artikel, der Madad, und hört euch das bitte an, Madad, dieses ein Artikel Madad, nämlich Bitten um Unterstützung von großes Sheikh, der verschiedenen Jahili-Konzepte enthält, unter anderem. Das Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala vom Großscheich, von dessen geistigen Sorge herzuleiten, selbst aus dem Grab. Wird auch gesagt, wir leiten unsere geistige Kraft aus dem Zentrum seines Herzens ab. Auch wird gesagt, der Art der Heiligen Allahs gibt ihren Nachfolgern, ihre geistigen Söhnen und Töchter Leben. Und dann wird auch gesagt, ihre Aussagen, darum bitten wir um die Unterstützung unseres Großscheich, indem wir sagen, Madad ya Sayyid, Unterstützung um mein Herr. Du musst deinen Großscheich auf die Weise anrufen, wenn du Unterstützung benötigst, dann kann dich diese Unterstützung erreichen. Auch ihre Behauptung, dass die Rechtleitung durch die Heiligen in unseren Herzen kommen. Auch ihre Aussage, du musst in einem Universum, indem du völlig schwach bist, um die Unterstützung der Heiligen bitten. Dieser Artikel, meine Brüder und Schwestern, ist sehr nützlich, um zu erklären, wie einige Menschen in allen Punkten des Tauhid, in Schirk verfallen. Schirk in Tauhid al-Rububiyya. Ihre Behauptung, dass der Großscheich Glück bringt und Unglück entfernen kann, er kann die Angelegenheit dieser Welt beherrschen und es wird geglaubt, dass er neben Allah subhanahu wa ta'ala Macht und Einfluss hat oder dass Allah subhanahu wa ta'ala Geschöpfe erschafft, die seinen Geschöpfen Schaden und Nutzen verursachen können. Der Großscheich ist jemand, von dem wir in der Rechtleitung und der geistigen Stärke abhängig sind. Die zweite Art des Schirk im Tauhid ist der Schirk im Tauhid al-Ibadah. Die Handlung der Anbetung, wie zum Beispiel das Dua, Bitten um Hilfe, Tawakkul in die Hoffnung auf Glück an anderen zu richten, außer an Allah subhanahu wa ta'ala. Ebenfalls eine Art des Schirk ist der Schirk im Tauhid al-Asma al-Sifat. Nämlich wird gesagt, göttliche Macht der Schöpfung Allahs zuzuweisen, einen Menschen die Macht zuzuschreiben, einen wachsamen Augen auf seinen Anhänger zu haben, sei er tot oder lebendig. Die Macht und die Fähigkeit, die Herzen der Menschen zu führen, die nur Allah alleine gehört und die Fähigkeit, die Gebete der Geschöpfe Allah subhanahu wa ta'ala zu beantworten und sie mit Hilfe zu versorgen. Meine lieben Brüder und Schwestern, diese Arten des Schirks wollen wir gegenüberstellen. Die Widerlegung aus dem Koran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Ahqaf, Vers 5 bis 6, und wer ist weiter abgeirrt als jemand, der anstatt Allahs jemanden anruft, der ihn nicht erhört bis zum Tag der Auferstehung, und sie achten nicht auf ihre Bittgebete, und wenn die Menschen versammelt werden, werden sie ihnen Feind sein, und sie werden den von ihnen empfangenen Dienst verleugnen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, dir allein dienen wir und dir alleine pflegen wir um Hilfe. Auch sagt Allah subhanahu wa ta'ala Surat al-A'raf, wollen sie ihm etwas beigesellen, was nichts erschafft, während sie selbst erschaffen wurden, und die ihnen keine Hilfe leisten, noch sich selbst helfen können? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, gewiss diejenigen, die ihr anstatt Allah anruft, sind nur Diener gleich euch. Und auch Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diejenigen aber, die ihr anstatt seiner anruft, verfügen nicht einmal über das Häutchen eines Dattels, wenn ihr sie anruft. Hören sie eure Bittgebete nicht, und wenn sie es auch hörten, würden sie euch doch nicht erhören, und am Tag der Auferstehung verleugnen sie, dass ihr sie Allah beigesellt habt. Keiner kann dir kundtun wie einer, der Kenntnis von allem hat. Und auch sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Ankabut, ihr dient anstatt Allah nur Götzen und schafft dabei nur ungeheuerliche Lüge. Gewiss diejenigen, denen ihr anstatt Allah dient, vermögen euch nicht zu versorgen. Sucht darum bei Allah die Versorgung und dankt ihm, zu ihm werdet ihr zurückgebracht. Meine lieben Brüder und Schwestern, die Widerlegung durch die Sunna, das waren jetzt die Versen aus dem Koran al-Karim, die Widerlegung durch die Sunna, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr im Gebet bittet, bittet nur Allah subhanahu wa ta'ala, und wenn ihr Hilfe sucht, sucht sie nur von Allah, berichtet von At-Tirmidhi. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der stirbt, während er zu einem Rivalen Allahs betet, so wird die Belohnung dieses Menschen das Höllenfeuer sein. Dies wurde von Al-Bukhari berichtet. Nächster Hadith, meine Brüder und Schwestern, der auch von Al-Bukhari berichtet wird, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, O ihr Leute, der Quraysh rettet eure eigenen Seelen. Ich werde euch vor Allah subhanahu wa ta'ala nicht von Nutzen sein. O Abbas ibn Abdul Muttalib, ich werde für dich vor Allah subhanahu wa ta'ala keine Hilfe sein. O Safiya, Tante des Gesandten Allahs, ich werde dir vor Allah subhanahu wa ta'ala keine Hilfe sein. O Fatima, Tochter Mohammeds, erbitte von meinem Besitz, was du möchtest. Ich werde dir vor Allah von keinem Nutzen sein. Berichtet von Al-Bukhari. Meine lieben Brüder und Schwestern, der Rechtsgelehrte Ibn Rajab, Rahimahullah, sagte, wisse, dass es eine Pflicht ist, Allah alleine im Dua anzubeten und nicht seine Geschöpfen. Die Anrufung beinhalten das Zeigen von Demut, Not, Bedürfnis und Armut durch denjenigen, der anruft, während er demjenigen, den er anruft, zuschreibt, die Macht über das Entfernen solcher Angelegenheiten zuzuschreiben, wie das Entfernen von Herden, das Erleichtern des Bedürfnisses, das Herbeibringen von Nutzen und das Abgrenzen von Schaden. Das Richten, meine Brüder und Schwestern, und Zeigen von Demut kann nur Allah alleine gezeigt werden, denn dies ist der Kern der Anbetung. Die Beweise sind zahlreich, meine Brüder und Schwestern, denn der Schirk in ihren Texten ist kristallklar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Meine lieben Brüder und Schwestern, mein Wunsch war, euch aus ihren eigenen Zitaten vorzutragen und das Gegenteil, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran Karim unmissverständlich zum Ausdruck gebracht hat, und das gilt für uns alle, die wirklichen Islam zu ihrer Religion annehmen wollen, und wer was dazu dichtet, der muss es verantworten, und wer ein Schirk begeht, der ist in Kufr gefallen, und diese Menschen leben von Kufr zu Kufr, wal'iyadu billah, und besonders wenn sie bestimmte Dinge an ihren Scheich zuschreiben, die nur Allah subhanahu wa ta'ala gebührt, gebeurt. Nur Allah subhanahu wa ta'ala is mächtig, diese Dinge durchzuführen. Und trotzdem hat der Sheikh diese Gewalt, diese Macht aus ihrer Sicht. Wie groß muss der Kufr sein, wal'iyadu billah? Wie groß muss der Kufr sein, wal'iyadu billah? Und Shirkiyat. Deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, in seine Religion uns zu befestigen, dass wir seine Religion, das Wissen uns ereignen und ihn begreifen. Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala das Gutes wünscht, wird seine Religion begreifen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen gehören und dass wir in seine Barmherzigkeit eintreten dürfen und dass wir inshallah in seinem Paradies auch eintreten dürfen. Barakallahu fikum für eure aufmerksames Zuhören.